des konkreten Antizionismus und Antiamerikanismus. Es ist natürlich niemand gezwungen, antisemitisch zu denken, weil er die Hegemonie der USA ablehnt. Aber es ist doch so, dass der deutsche Handwerker, das Mitglied der Nation of Islam und der südafrikanische Globalisierungsgegner im Antisemitismus eine kohärente und folgerichtige Konsequenz ihres Denkens vorfinden. Ob sie diese Konsequenz ziehen oder noch mehr, ob sie sich diese Konsequenz eingestehen oder ob sie ihr Weltbild lieber auf der unorganisierten und darum schlechter angreifbaren Ebene des Ressentiments bestehen lassen, bleibt die Entscheidung des Individuums. Ich möchte allzu deterministischen Theorien über den Zusammenhang von Antiamerikanismus und Antisemitismus an dieser Stelle noch entgegentreten. Ich will nicht immer sagen, wer das eine hat, muss das andere notwendig haben. Auch wenn man zum Beispiel wenn man das Buch von Dan Diner liest, unter anderem finden wird, dass Antiamerikanismus schon seit der Romantik ein fester Bestandteil der antisemitischen Agitation war, muss man einschränkend bemerken, historisch gesehen war auch der Hass auf Chinesen ein ganz wichtiger Bestandteil des antisemitischen Weltbilds. Heute haben wir immer noch den Antisemitismus überall zu beobachten in der deutschen Gesellschaft. Der Hass auf Chinesen ist aber ja momentan nicht so populär, oder das ist mir gründlich entgangen. Also nur weil Ideologien sehr eng miteinander verknüpft waren, weil Leute von dem einen auf das andere gekommen sind, heißt das ja nicht, dass sich das notwendig durchproduziert. Ohne einen entsprechenden politischen Kontext wäre die antiamerikanische Unterströmung, die Form des Antisemitismus, die wir heute beobachten, sicherlich nicht so wichtig geworden. Ich will das auch nochmal unterstreichen, die USA als Weltmacht, die gibt es wirklich, im Gegensatz zur jüdischen Weltverschwörung. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Ideologien. Die USA sind Konkurrenten der Europäischen Union und sie garantieren mit diesem ihren Konkurrenten Europäische Union zusammen eine Weltordnung, die für den Großteil der Menschen kein guter Platz zum Leben ist. Der Zorn über US-Politik, für den gibt es durchaus Gründe. Also ich sitze hier jetzt nicht und sage, wer Bush von vornherein kritisiert, muss ein ganz schlimmer Mensch sein. Aber er wird eben immer da verlogen und er ist fast immer verlogen. Und das ist ja das Bemerkenswerte an der Sache. Er ist fast immer verlogen, weil er die Rolle der Europäischen Union komplett außer Acht lässt oder minimiert und ihnen eigentlich nachsagt, naja, die traben da so hinterher, die sind da eine Quantité negligible und die muss man sich nicht weiter kümmern. Wenn jemand in der Bundesrepublik der Jahre 1999 bis 2005 kein lohnenderes Objekt als Herrn Bush findet zum Kritisieren, dann würde ich sagen, muss man sich natürlich immer unterhalten, aber dann kann man irgendwie mit ziemlichem guten Grund davon ausgehen, dass dieser betreffende Mensch an einer ganzen Reihe von Dingen, an denen er eigentlich Kritik haben müsste, wenn er das wirklich konsequent durchführt, keine Kritik hat und dass die Gründe, die er vorgibt, warum Bush so ein besonders schlimmer Finger sind, gar nicht die Rolle spielen, von denen er vorgibt, dass sie sie bei ihm spielen. Er wird da ideologisch und Teil einer geistigen Aufrüstung, wo er den USA bösen Motive nachsagt, also als einzigen Staat böse Motive nachsagt, die entweder jeder Staat hat oder die USA nun wirklich nicht haben. Er wird da eine Verschwörungstheorie, wo er finstere Machenschaften allmächtiger Lobbygruppen am Werke sieht. Jetzt habe ich gesagt, die Leute, die immer über Neoliberalismus schimpfen und das in erster Linie auf die USA zurückführen und die Antisemiten, die es in diesen Bewegungen immer in großem Maße gibt, auch offene Antisemiten gibt, das sind schlimme Finger. Und die haben sozusagen ein Ressentiment gegen die momentane Verfasstheit des globalen Kapitalismus, weil sie einen idealen nationalen Kapitalismus dagegen verteidigen und retten wollen. Jetzt kann man sich mit Recht fragen, welche Rolle spielt denn nun Israel in dieser Melange? Der Sache nach überhaupt gar keine. Israel hat keine wichtige Rolle im Internationalen Währungsfonds, ist auch nicht unter den G8. Der neue israelische Schekel ist nun wirklich keine Weltwährung. Und seine Vorgängerwährungen waren das auch nicht. Und wenn man sich ein Symbol für Neoliberalismus oder Globalisierung suchen wollte, dann wäre man bei Israel, das von sozialistischen Kibbutzniks aufgebaut wurde und bis heute von einer hohen Staatsquote und starken korporatistischen Verflechtungen geprägt ist, nun wirklich an der falschen Adresse. Also als Symbol für Neoliberalismus taugt das Land ja nun gar nicht. Dennoch spielt Israel in den Fantasien eine sehr große Rolle. Die Verbindung zwischen Anti-Amerikanismus und Antisemitismus stellte schon Bezüge zu Israel her, da gab es dieses Land überhaupt noch gar nicht. Ich zitiere mal eine schöne Quelle von 1942. Bis heute wird das Palästina-Experiment, diese böswillige Quälerei des arabischen Volkes, wesentlich mit dem Geld nordamerikanischer Juden finanziert. Das ist ein gängiger Topos. Das war die durchgesetzte Position. Man findet in diesem einen Zitat einmal das gesamte Repertoire des modernen Antizionismus, egal ob von links oder von rechts. Der Ausdruck Experiment ist der Vorgänger des künstlichen Staates im Gegensatz zu den authentischen natürlichen Völkern. Die ganze Sache wird nur gemacht, um die Araber zu quälen, zu demütigen, zu schwächen oder zu spalten. Und wie es sich für einen künstlichen Staat gehört, ist er eigentlich auch nicht von selbst lebensfähig, sondern muss von außen alimentiert werden. Dieses Register wird auch heute noch auf x Veranstaltungen einmal runtergebetet. Auch das Märchen, dass Israel von Anfang an nur ein Brückenkopf des Imperialismus im Nahen Osten gewesen sei, war über die Jahre nicht zum Verschwinden zu bringen, obwohl jeder, der sich ein bisschen mit amerikanischer Außenpolitik auskennt, auch weiß, dass bis 1967 die USA keineswegs besonders israelfreundlich gewesen sind. Es ist ja auch bemerkenswert, dass die Palästina-Solidaritätsbewegung, um die es in den 1990er Jahren so erfreulich still geworden war, ihren stärksten Auftrieb mit dem 11. September bekommen hat, während die ein Jahr früher von der palästinensischen Autonomiebehörde ausgelöste Al-Aqsa-Intifada nach meiner Beobachtung da gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Die Verbindung zwischen Israel und den USA bilden dabei ein sich wechselseitig verstärkendes Verweissystem. Dass die USA eine schlimme und gefährliche Macht sind, sieht man daran, dass sie Israel unterstützen, während man an der Unterstützung durch die USA wiederum sehen kann, um was für ein böswilliges imperialistisches Konstrukt es sich bei Israel handelt. Dabei sind einige, ich sage es mal ganz vorsichtig, Merkwürdigkeiten festzustellen. Ach so, Entschuldigung. Das ist von Johann von Leers, Kräfte hinter Roosevelt, Berlin 1942. Ja, ein Nazi-Ideologe. Diese Merkwürdigkeiten sind vermutlich Ihnen allen bekannt, aber ich denke, es ist trotzdem nochmal sinnvoll, sie sich in Erinnerung zu rufen. Es handelt sich um einen Konflikt, für den sich alle oder doch fast alle interessieren und zu dem auch fast alle eine Meinung haben. Mit dem Nordirland-Konflikt, dem Bürgerkrieg in Sri Lanka oder Liberia oder den bewaffneten Auseinandersetzungen im ehemaligen Zaire oder Sudan kann man keine Seele füllen. Würde ich darüber reden, wären vermutlich auch sehr viele Leute nicht hier. Der Großteil der Bevölkerung in Deutschland hat von diesen Konflikten im besten Fall schon mal gehört, aber interessieren tut sich eigentlich kaum jemand dafür, geschweige denn, dass der Großteil der Bürger in irgendeiner Weise Partei für eine der beteiligten Seiten ergreifen würde. Und dabei ist, verglichen mit den Massakern, die jeden Tag überall auf der Welt passieren, der Nahostkonflikt nun wirklich ein Nebenschauplatz. Aber während alle oder doch fast alle wissen, wie schlimm die Situation in den Autonomiegebieten und Flüchtlingslagern ist, während Leute ganz felsenfest davon überzeugt sind, obwohl sie vermutlich sich ziemlich wenig mit der israelischen Politik beschäftigt haben, dass das ja wie bei den Nazis da ist, wissen vermutlich die meisten Menschen nicht mehr, wer in Ruanda nun eigentlich die mehreren hunderttausend Menschen umgebracht hat und wer die Umgebrachten waren. Ich muss zugeben, ich muss es auch nachgucken. Es gibt zwar weltweit viele Bewegungen, die sich stolz als antizionistisch bezeichnen, von einem Anti-Singalismus, Anti-Hutuismus, Anti-Loyalismus etc. ist nichts bekannt, schon gar nicht als weltweite Bewegung. Man muss das ganz deutlich sagen, weil es der Ausgangspunkt jeder vernünftigen Analyse des Antizionismus ist. Das allgemeine Interesse am Nahostkonflikt hat mit diesem Konflikt seiner wirklichen Austragung und den politischen Interessen der Protagonisten relativ wenig zu tun. Deswegen wird man Antizionisten auch nicht davon überzeugen können, dass sie mit ihrer Weltsicht komplett falsch liegen, indem man anfängt, mit ihnen darüber zu streiten, ob die israelische Armee die Leute immer vorher warnt, bevor sie die Häuser in die Luft sprengt, oder ob sie das mal nicht tut, und so weiter und so weiter. Wer mit Antizionisten in eine Detaildiskussion über den Nahen Osten einsteigt, der befindet sich auf dem falschen Kampfterrain. Nicht, dass man nicht dagegen diskutieren soll, nicht, dass man Fakten nicht richtigstellen soll, aber ich glaube, man nimmt da bestimmte Äußerungsformen ernster, als sie eigentlich sind. Humanistische Empörung, die sich gerade auf diesen Konflikt stürzt, darf man ganz getrost als ideologische Legitimierung von ganz anderen Dingen sehen. Denn ginge es den Betreffenden im Ernst um Menschlichkeit, sie hätten nicht nur zuhauf bessere und lohnendere Betätigungsfelder, sie würden auch niemals darauf kommen, ausgerechnet die Partei der Fatah, der Hamas und ähnliche Organisationen zu ergreifen. Es ist nämlich das eine, bestimmte Maßnahmen der israelischen Regierung zu kritisieren, wenn man denn sonst nichts Sinnvolles zu tun hat. Aber die Partei der palästinensischen Sache, nicht der Palästinenser, wie oft gesagt wird, die sind nämlich ja nur das Kanonenfutter in dieser ganzen Angelegenheit, zu ergreifen, heißt, sich das Programm von PLO, PFLP, Hamas, Fatah und wie sie alle heißen, zu eigen machen. Und man weiß doch wohl, dass einige dieser Organisationen die Vernichtung Israels erst Ende der 1980er Jahre offiziell aus ihrem Programm gestrichen haben, während andere sie immer noch offen propagieren. Es spricht für sich, mit welcher Energie und intellektueller Skrupellosigkeit weite Teile der Palästina-Solidarität den antisemitischen Charakter der wichtigsten politischen Formationen in Palästina leugnen. Es ist kein Wunder, dass der Antizionismus entweder das Faktum des weltweiten Antisemitismus ignoriert oder aber sogar den traurigen Mut hat, Israel als Schuldigen dafür darzustellen. Wer das macht, zu sagen, Israel ist sozusagen schuld, der muss sich ja nochmal eben klar machen, dass er damit tatsächlich den traurigen rassistischen Schluss macht, dass es völlig legitim ist, einzelne Juden dafür verantwortlich zu machen, was Israel so tut. Und das ist ein rassistischer Schluss par excellence. Man hat es hier mit einem Antisemitismus zu tun, der sich seine Begründung sucht. Es ist nicht nur ein Anwachsen des Antisemitismus weltweit in den letzten 10 Jahren zu beobachten, sondern es ist auch die Entstehung eines genuinen arabisch-islamischen Antisemitismus, der sich mit einem panarabischen Nationalismus verbindet. Es handelt hier sich hier nicht mehr um ein marginalisiertes Projekt spinnerter Intellektueller, sondern es geht hier nicht um Homogenität, wohl aber um Hegemonie, um ein mittlerweile verbreitetes Massenbewusstsein in einer Vielzahl von arabischen Gesellschaften. Und übrigens nicht nur arabischen, sondern generell islamisch geprägten Gesellschaften. Während in den 1960er und 1970er Jahren, als die meisten Übersetzungen antisemitischer Bücher ins Arabische entstanden, man antisemitische Zeitungskarikaturen umständlich erklären musste, weil die antisemitische Bildersprache schlichtweg nicht verstanden wurde, ist es mittlerweile gelungen, antisemitische Vorstellungen fest zu verankern. Nochmal die Warnung, weil es mittlerweile ja in Europa auch üblich geworden ist, also sozusagen der anti-arabische Rassismus ja durchaus auch seine Höhepunkte hat. Es geht hier nicht darum zu sagen, die sind alle per se Antisemiten, sondern es geht darum zu sagen, dass man in diesen Gesellschaften, genau wie in den europäischen Gesellschaften, feststellen kann, dass es ein bestimmter Fundus von antisemitischen Bildern etabliert worden ist, der jederzeit abrufbar ist, dass es, wie ich das nennen würde, kollektiv verankerte Assoziationsketten gibt, dass man Bilder hat, wo ganze Filme in den Köpfen ablaufen. Nicht in jedem Kopf, und die Köpfe können sich dazu auch unterschiedlich stellen. Es geht darum, gesellschaftliche Hegemonien darzustellen, nicht den Schluss zu machen, jeder einzelne Mensch, der in eine Moschee geht oder der eine aus dem Arabisch stammende Sprache spricht, ist per se Antisemit. Aber ich hoffe, Sie haben mir das eh nicht unterstellen wollen. Sie sind zum Teil des Massenbewusstseins gemacht worden mit Förderung und Duldung der entsprechenden Regimes. Antisemitische Bildersprache gibt heute Millionen von Menschen in Vorderasien, in Nordafrika, aber eben auch in Südamerika Antworten, befriedigende Antworten auf Entwicklungen in ihren Gesellschaften. Es geht nicht darum, diese Länder machen ja auch tatsächlich brutale Verarmungsprogramme durch. Das ist aber niemals und auf gar keinen Fall die Erklärung des Antisemitismus. Armut und Krise können ja sehr unterschiedlich interpretiert werden, sondern man kann höchstens sagen, welche gesellschaftlichen Verhältnisse werden von Menschen durch den Antisemitismus versucht zu erklären. Der Jude wird für die Ohnmacht der arabischen Welt verantwortlich gemacht oder auch der islamischen Welt, die als Grund für die unerfreuliche Lage der Bevölkerung gilt. Das ist auf jeden Fall immer die Vorstellung, dass die eigene Obrigkeit daran ja relativ geringen Anteil haben kann. Der Jude steht dabei nicht nur hinter der Öffnung zum Weltmarkt, welche die internationalen Institutionen erzwungen hätten und welche die traditionelle Ökonomie und Lebensweise zersetzten. Er wird häufig auch als Ursache von Drogen, Pornografie, westlicher Lebensweise und Entfremdung von den islamischen Werten ausgemacht. Dieses Erneuerung, moralisch konservativ, moralisch kulturalistische Erneuerungsprogramm lauscht dem Koran auch eine Wirtschaftsethik für diese Länder ab, die, sage ich jetzt mal ein bisschen gehässig, der Ideologie der Europäischen Union über die andere Globalisierung, die man im Gegensatz zu den USA anstrebe, etwas entgegenkommt. Dennoch braucht man jetzt nicht so zu tun, als ob diejenigen, die die islamisch-kulturalistische Erneuerung ihrer Nationen betreiben, deswegen nicht in einem Spannungsverhältnis zu ihren Regimes stehen würden und nicht vielleicht auch durchaus heftige Kritik an Europa haben. Dennoch gibt es durch einige Aktionen der Europäer vielleicht gemindertes, aber dennoch nicht komplett beschädigtes Wohlwollen gegenüber den Europäern in diesen Ländern. Die Vorstellung, dass es sich dort durchaus um die Repräsentanten der anderen, der menschlicheren, der sozialeren Globalisierung handelt. Das ist ein bisschen beschädigt worden durch die Aufgabenteilung guter Bulle, böser Bulle im Iran-Konflikt. Das ist auch ein bisschen beschädigt worden durch die Rolle Frankreichs beim Rückzug der syrischen Truppen aus dem Libanon. Dennoch gibt es ein positives Vorurteil über Europa in diesen Gesellschaften und in diesen Ländern. Die Solidarisierung mit den Palästinensern, also mit der palästinensischen Sache, führt sowohl in Europa wie in den arabischen Ländern ziemlich häufig, ich möchte sagen, fast automatisch, zur Relativierung der Shoah. Nicht, weil die Palästinenser das in irgendeiner Weise, die Lage der Palästinenser das in irgendeiner Weise nahelegen würde. Wenn man die palästinensischen Autonomiegebiete unbedingt mit etwas vergleichen will, dann sind deutsche Vernichtungslager dafür kein geeigneter Vergleichsmaßstab. Auch nicht, was die Nazis sonst in Osteuropa gemacht haben, sondern dann könnte man zum Beispiel solche Dinge wie Belfast in den 70ern oder solche Dinge heranziehen. Das wären Vergleichsmaßstäbe, über die man diskutieren könnte. Die werden aber natürlich nicht herangezogen. Sondern es geht darum, nachzuweisen, dass die israelische Politik fast genauso schlimm wie die Nazis sind oder genauso schlimm oder schlimmer. Auch wenn das keinen Grund in der Sache gibt, so gibt es eine gewisse Folge, gewisse immanente Folgerichtigkeit in dieser Argumentation. Die Vernichtungsdrohung des Antisemitismus gegen jeden einzelnen Juden auf der Welt, die in der Shoah in die Tat umgesetzt wurde, ist das zentrale Argument der Verteidiger Israels. Will man Israel delegitimieren, dann muss man diese Vernichtungsdrohung relativieren, verkleinern oder abstreiten. Dabei bleiben, das wissen Sie aus der Presse, ja in vielen Ländern die Menschen gar nicht mehr bei der Relativierung durch Gleichsetzung stehen, sondern laden sich auf ihre Konferenzen gleich Holocaust-Leugner ein oder behaupten, die Shoah sei eine jüdische Erfindung. Wie der iranische Präsident, der es gleichermaßen hinkriegt, erst zu sagen, es sei eine jüdische Erfindung und danach und davor aber vertreten hat, es, nur weil die Nazis schlimme Dinge mit den Juden gemacht hätten, müssten ja nicht die Araber leiden. Also man kann es gleichzeitig sagen, mag es gegeben haben, spielt keine Rolle und es gleichzeitig als Erfindung abtun. am völlig durchgeknallten Rand der Pro-Palästina-Bewegung, die ja sowieso nicht gerade ein Hort der kritischen Reflexion ist, ist man denn sogar schon so weit, dass man die Shoah auch als gemeinsames Komplott von Zionisten und Nazis darstellt. Mit einem Ziel, das mir persönlich noch nicht so ganz nachvollziehbar deutlich geworden ist, worin es bestanden haben soll. Aber wie gesagt, Ideologien müssen ja auch nicht kohärent und immer völlig logisch sein. Antisemitismus ist eben eine Form konformistischer Rebellion. Er giert geradezu nach Bestätigung von oben. Was für eine Wonne, israelische Verbrechen, wirkliche oder noch mehr erfundene, anzuklagen, sich auf die UNO und Amnesty International zu berufen, kurz die Juden im Namen allgemein anerkannter Werte zu kritisieren. Dabei ist kein Argument zu dumm und zu gemein. Selbst wegen des sensiblen Ökosystems in den Autonomiegebieten wollen Leute angeblich gegen israelische Siedlungen sein. Man sieht, wie sich hier eine Einstellung die Argumente zu ihrer Begründung sucht. Thank you. Es folgt nun der vierte Teil des Vortrags von Frank-Oliver Sobig über den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Anti-Amerikanismus. In Deutschland kommt natürlich noch eine Besonderheit hinzu, die einerseits dazu führt, dass man hier teilweise weniger deutlich in der Öffentlichkeit klare Sprache spricht und dass es andererseits aber sehr viel, diese Überzeugungen sehr viel verbreiteter sind. Nämlich, dass man auf diesem Feld, wie Martin Walser es so schön ausdrückt, Vergangenheitspolitik betreiben kann. Man ergreift für die Opfer der Opferpartei, man bemüht sich, gerade als diejenigen, die ja zwei Weltkriege angezettelt haben, zu sagen, dass Krieg doch nun wirklich keine Lösung ist. Man zeigt sich als jemand, der wirklich geläutert ist von Nationalismus und imperialer Großmachtpolitik und rät USA und Israel freundlich, aber bestimmt davon ab, weiter auf diesem verderblichen Pfad entlang zu wandeln. Man macht also sozusagen, man macht die deutsche Lehre aus der Vergangenheit produktiv als Einmischungstitel für Außenpolitik. Außenminister Fischer hat das in diesem Fall klugerweise nicht gemacht, sondern hat sich immer als einen besonders engen Freund Israels dargestellt. Das hat nichts daran geändert, überhaupt nichts, daran, dass die Europäische Union und Deutschland die Hauptfinanziers der palästinensischen Autonomiegebiete und vor allem der palästinensischen Autonomiebehörde waren, die ihre Mittel, und das weiß man, auch dazu benutzt hat, Attentate in Israel, Selbstmordattentate in Israel zu finanzieren, die ihre Sicherheitsapparate dazu benutzen, alle möglichen Leute, die gegen antisemitische, rassistische Propaganda der Autonomiebehörde kämpfen, mundtot zu machen und so weiter und so weiter. Insbesondere verräterisch ist es ja immer, wenn man sich dann zum Existenzrecht Israels bekennt, was eine komplette Sonderbehandlung dieses Staates ist. Niemand würde auf die Idee kommen, ein Existenzrecht für Transnistrien oder ähnliche Gebiete zu fordern. Nur beim Rahmen Israel betont man geradezu, dass man sagt, Existenzrecht, dass das ja eine Sache ist, sozusagen, wo es da jemanden gibt, der dieses Recht überhaupt erst nochmal zu gewähren hat. Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht zu erzählen, dass die Existenz von Staaten sich nicht irgendwelchen verliehenen Rechten verdankt, sondern immer daran hängt und geht und steht damit, ob ein Staat in der Lage ist, sich gegen äußere Angriffe zu verteidigen. Deutschland und die Europäische Union gefallen sich darin, verantwortlich und mit Augenmaß zu handeln, nicht einseitig Partei zu ergreifen und für den Frieden zu wirken. So begründet auch die Bundesrepublik ihre Finanzierung für die palästinensische Autonomiebehörde. Sie sagt, man muss Israel einen Gesprächspartner gegenüber aufrechterhalten. Israel braucht einen Ansprechpartner. Wenn wir die alleine lassen, dann bricht das zusammen. Das heißt, auch noch die Finanzierung dieser Autonomiebehörde, die versucht hat, in einem Krieg Israel zu besiegen, wird noch dargestellt als eine Aktion, die nur dem Besten Israels dient. Es scheint mir eine der interessanten Dinge zu sein, dass die Weltmacht Nummer 1, die USA und ihr Verbündeter Israel, nicht in den Stunden ihrer völligen, unhinterfragbaren Hegemonie in das weltweite Kreuzfeuer der Kritik geraten sind, sondern erst nach dem 11. September, als die USA sich als angreifbar erwiesen haben. Wenn man die 90er Jahre durchguckt, kann man dort sowohl kriegerische Aktionen von Israel und von der palästinensischen Autonomiebehörde finden, man kann Militärschläge der USA all around the world verbuchen, ohne dass es nachdem der zweite Golfkrieg vorbei war in den 90er Jahren, größeres Wachsen des Antizionismus oder des Anti-Amerikanismus feststellbar gewesen wäre. In den 90er Jahren gab es nach meiner Beobachtung eigentlich eher ein ziemlich positives USA-Bild, eines der beliebtesten Urlaubsländer, wo man hinfuhr. Die Ressentiments schienen eher im Rückzug begriffen. durch eine vermeintliche oder wirkliche Schwächung der Machtposition einer Großmacht ihre Position als angemaßt erscheint und darum in die Kritik gerät. Denn die gesamten, also erst seit die USA angreifbar erscheinen und verstärkt seit Deutschland sich gegen die USA gestellt hat, fühlen sich Anti-Amerikanismus und damit fast immer auch Antizionismus wieder ermuntert. Ich möchte nun noch einmal etwas zu einer deutschen Selbstinszenierung sagen, von der ich denke, dass sie sich als, ich will das mal so soziologisch ausdrücken, kulturelles Muster relativ gut durchgesetzt hat. Wie wir alle wissen, geriert sich die deutsche Politik und auch ihre damalige Friedensbewegung als Wahrerin höchster Güter. Im Gegensatz zu den USA und auch zu Israel, die bei allem Dienst an höheren Werten und Gütern, die die natürlich auch von sich behaupten, recht offen erklären, dass sie ihre nationalen Interessen vertreten, erklären die deutschen Politiker und ihre Verbündeten im Einklang mit der nationalpazifistischen Bewegung von solch niedrigen Beweggründen denkbar weit entfernt zu sein. Es scheint so, als ob es ein fertiges, in bestimmten politischen Situationen abrufbares Selbstbild der Deutschen gibt, als die Schützer von Frieden, Wahrheit und Recht. Nun kann man sagen, positive Selbstbilder haben eigentlich alle Nationen irgendwie. Gibt es überall, soll jetzt nicht so tun, als ob in anderen Nationen es üblich wäre, immer mit schärfster Kritik das Handeln der eigenen Regierung oder das Handeln des eigenen Volkes zu betrachten. Das ist Nationalismus erstmal denkbar fern. Es ist bedeutsam, dieses positive Selbstbild in Deutschland, weil es erstens in so denkbar scharfem Widerspruch zur Wirklichkeit steht und zweitens, weil es genau diese Überzeugung, denkbar beste und menschenfreundliche Absichten zu haben, dazu führt, dass man in diesem Land mit kritischen Argumenten überhaupt nicht vordringt, sondern an der Mauer des überzeugten guten Gewissens abprallt. All diejenigen, die sich als wohlwollende Berater des Nahostkonflikt hinstellen und mal ganz sachlich und mal ganz ehrlich und auch mal ganz fair gute Ratschläge an Israel und die Palästinenser haben, wie sie das zu machen haben, sind ganz felsenfest davon überzeugt, dass sie das nun wirklich nicht tun aus Nationalismus oder weil sie dort Vergangenheitspolitik betreiben wollen oder weil sie damit ihrer nationalistischen Beleidigtheit gegenüber dem jüdischen Staat Ausdruck verleihen wollen, sondern weil sie tatsächlich davon überzeugt sind, dass sie eben geläutert durch zwei Weltkriege und fern jeglichen Nationalismus Menschen sind, die Frieden, Freiheit, Umweltschutz, Sozialstaat und was nicht alles im Kopf haben und damit sozusagen diejenigen sind, die wirklich mal anfangen, vernünftige Weltinnenpolitik zu betreiben. Dieses Selbstbild habe ich mal ironisch den Old Shatterhand-Komplex genannt. Das scheint mir gerade bei diesem Thema eine gute Wahl zu sein. Sie erinnern sich sicherlich, wie sich durch die Old Shatterhand-Bücher das Bild des guten, friedfertigen, verständnisvollen, idealistischen Deutschen zieht, der zusammen mit dem edlen Winnetou, den er als gleichberechtigt anerkennt, durch den wilden Westen zieht, um Gerechtigkeit zu schaffen und Frieden zu sichern. Bei fast allen Guten, sofern sie nicht gerade Native Americans sind, stellt sich später auch heraus, dass sie deutscher Abkunft sind. Der gute Karl May hat auch andere Sachen geschrieben. Ich will dem gar nicht an den Karren pinkeln. Dafür, dass er dann der Lieblingsautor Adolf Hitlers geworden ist, kann er auch wirklich nichts. Und er hat auch wirklich sehr ehrenwerte Dinge teilweise geschrieben. Er war nämlich zum Beispiel einer der ganz wenigen, die gegen die Invasion Deutschlands beim Boxerkrieg sich extrem unbeliebt gemacht hat. Ich will also gar nicht auf Karl May raus, sondern eher auf das Selbstbild, was sich in seinen Büchern ausdrückt und was eben ein Bild ist, das es in der deutschen Öffentlichkeit gibt. Dieses Selbstbild der Deutschen als wirklich harmlose, gutmütige, immer auch an die anderen denkenden Gesellen, zieht sich durch die deutsche Geschichte, die bekanntlich eine gute Reihe von ziemlich widerwärtigen Schlechtereien und Mordprogrammen enthält. Und egal, ob es bei der Niederschlagung des Herero-Aufstandes in Deutsch-Südwestafrika 1904, bei den Massenerschießungen angeblicher oder wirklicher Franc-Tireurs 1914-15 in Belgien, dem Giftgaskrieg 1915-16 oder dem Vernichtungskrieg in Osteuropa nach 1941, immer wieder werden Sie Bilder des ritterlichen deutschen Soldaten finden, der seine heimtückischen und grausamen Gegner anständig behandelt, aber leider immer verleumdet und missverstanden wurde. Der die grundsätzliche Überzeugung, dass die deutsche Politik, selbst wenn sie mal etwas härter durchgreift, immer eigentlich auch das Wohl der ihr Unterworfenen im Auge hat. Das ist ein kulturelles Muster, das man einmal durchs Kaiserreich, einmal durch die Weimarer Republik, einmal durch die Nazizeit und ich möchte behaupten, einmal durch die Geschichte der Bundesrepublik findet und das durch nichts zu erschüttern ist. Dieses Selbstbild, kein Wässerchen trüben zu können und fast schon zu gut für diese Welt zu sein, zieht sich auch durch völkische und antisemitische Propaganda. Nämlich als eine Erklärung dafür, warum die eigentlich ja so hochwertigen Deutschen oder Arier oder wie immer nicht den Platz in der Welt einnehmen würden, der ihnen eigentlich zustünde, weil sie zu gutmütig sind, weil sie zu ehrlich, zu brav und zu wenig an sich selbst denken sind. Sie seien eben den gerissenen und skrupellosen Gegnern wegen ihrer guten Eigenschaften unterlegen. Es ist kein Wunder, dass sich durch die antizionistische und antisemitische Literatur der wütenden Ton der angeblich getäuschten Unschuld zieht, die nun aber in Rage gerät und den Betreffenden, die sie bisher getäuscht haben, mal sehr deutlich die Meinung sagt. Da gibt es Ähnlichkeiten zur heutigen antiamerikanischen Literatur, die den USA vorwerfen, mit ihren schönen Reden von Freiheit und Demokratie die Welt zu betrügen und über ihre wahren, finsteren Absichten zu täuschen. Das unverschämt gute Gewissen, diese Überzeugung für das Gute, Schöne und Wahre zu stehen, für Werte, die jeder Mensch guten Willens teilen müsse, machen sie resistent gegen jede Reflexion und immunisieren gegen alle Fakten und Argumente. Und sie führen gerade notwendig zur Dämonisierung des Gegners. Gerade weil sich das hier in Deutschland oder auch in den europäischen Ländern mit der Verteidigung des nationalen Allgemeinwohls so schön verbinden lässt, weil der Nationalismus, der eigene, hier weltmoralisch geadelt wird, eignen sich diese Ideologien hervorragend für ein Bündnis zwischen Volk und Regierung. In der Frontstellung gegen den Irakkrieg hatte sich ein Bündnis der europäischen Staaten mit den Verliererstaaten der neuen Weltordnung abgezeichnet, getragen von der breiten Zustimmung der Bevölkerung in diesen Ländern. Von diesem Bündnis ist momentan nicht viel zu sehen, außer symbolischen Aktionen und UNO-Konferenzen und Beschwörungen einer anderen Globalisierung. Die Zustimmung der Bevölkerung aber ist geblieben. Man kann natürlich sagen, es handelt sich sozusagen bei diesem Volksbewusstsein immer nur um die nützlichen Idioten der jeweiligen Außenpolitik, um Leute, deren Meinung ja sonst nun wirklich nicht gefragt ist und die ja bekanntermaßen nicht allzu viel Einfluss darauf nehmen, wie die deutsche Außenpolitik in den kommenden Jahren aussehen wird. Das scheint mir aber eine Unterschätzung zu sein, denn um nochmal den alten Marx zu zitieren, ein Gedanke, der die Massen ergreift, wird selbst eine materielle Gewalt. Marx meinte damit noch ein etwas angenehmeres Programm, aber es stimmt fraglos auch für Antisemitismus, Antizionismus, Antiamerikanismus und dann kann einem ja doch ein kalter Schauer über den Rücken laufen. Dankeschön. Das war der Vortrag von Frank-Oliver Sobich zum Thema Antiamerikanismus und Antisemitismus. Thank you. Thank you.